So was wie die Frieda war noch nie da. Sie hat so eine feine, entzückend süße kleine Zwei-Zimmer-Wohnung ganz für sich allein. In ihren Augen hat sie so was Gutes, wenn man von ihr was haben will, sie tut es. Drum geh ich zu der Frieda, auch immer, immer wieder. Sie hat so was und das, das macht mir Spaß. Immer wieder, sie hat was und das, das macht mir Spaß.